Erster Jotham war 25 Jahre alt. Er wurde König in Jerusalem. Er regierte dort 16 Jahre lang. Seine Mutter hieß Jerusa. Zweiter Jotham tat gute Dinge für Gott. Er machte es wie sein Vater Usia. Aber er ging nicht in den Tempel. Das Volk tat aber böse Dinge. Dritter, er baute das obere Tor am Tempel Gottes. Er baute auch viel an der Mauer von Ophel. Vierter, er baute Städte in den Bergen von Juda. In den Wäldern baute er Burgen und Türme. Fünfter, er kämpfte gegen die Ammoniter und gewann. Sie gaben ihm Silber und viel Getreide. Das machten sie 3 Jahre lang. Sechster, Jotham wurde immer mächtiger. Er lebte so, wie Gott es wollte. Siebter, andere Geschichten über Jotham stehen in einem Buch. Dort liest man über seine Kriege und Taten. Achter, Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Neunter, Jotham starb und wurde begraben. Man begrub ihn in der Stadt Davids. Sein Sohn Ahas wurde der neue König,